والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نامن الله دس الأبام استس بمهات سيجن الله سيجن هاي الزام قفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Wir haben letzten Mal ein Kapitel angefangen, das folgendermaßen lautet. Das Kapitel lautet das Ersuchen von Segen bei Bäumen und Steinen und Ähnlichem. Und da haben wir über Surat al-Najm gesprochen, über einige Versen Surat al-Najm, der Stern, und haben sie erläutert und erklärt, warum der Autor diese Verse ausgerechnet erwähnt hat. Und es waren diejenigen Verse, unter anderem, in denen Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, dass manche Leute, also er hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, wie große Wunder er gesehen hat, große Zeichen von Allah er gesehen hat. Und im Anschluss sagte er zu uns, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Was denkst du denn über Allat al-Uzza und Manat, dieser Dritten da? Also im Vergleich zu den Zeichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, sind diese Gottheiten, die sie selbst sogar erschaffen haben, gar nichts wert. Und wir haben gesagt, dass der Autor diesen Vers erwähnt hat, weil er in direktem Zusammenhang steht oder indirekten Zusammenhang steht mit dem Kapitel, und zwar das Ersuchen von Segen bei Sachen, wo man eigentlich keinen Segen ersuchen darf. Also man darf von Sachen, die nicht gesegnet sind, keinen Segen ersuchen. Umgekehrt, im Gegenteil, man darf nur von Sachen Segen ersuchen, also bei Sachen Segen suchen, worin Allah subhanahu wa ta'ala auch Segen gesetzt hat. Und da haben wir erwähnt, unter anderem, der größte Segen, den wir erhalten haben, ist der Koran, das Buch Allahs. Dann hat der Autor, machen wir jetzt weiter, einen Hadith erwähnt. Das ist ein Hadith, den wir uns heute anschauen möchten. Und dann wollen wir den Nutzen ziehen aus dem Kapitel, den wir uns angeschaut haben. Und zwar sagte der Autor, möge Allahs Barmherzigkeit auf ihm sein, denn dieses Buch ist so eingeteilt. Also er nennt ein Kapitel und dann sagt er einige Verse aus dem Koran und danach sagt er einige Hadithe, manchmal Aussage von Sahaba, und dann erklärt er uns den Nutzen, den wir ziehen aus dem Kapitel, den wir erwähnt haben. Das ist das Buch. Das ist Kitab al-Tawhid, besteht aus dieser Konstellation, und es obliegt dann demjenigen, der das Buch erläutert, den Rest zu gestalten, oder besser gesagt die Verse zu erläutern, die Hadith zu erläutern. Er sagt, Hadith über Abu Waqid al-Laythi radiallahu anhu, er sagte, ich lese den Text erstmal satzweise ungefähr auf Arabisch, خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. Also dieser Abu Waqid al-Laythi radiallahu anhu sagte, wir sind mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu Hunain hinausgezogen. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, und wir sind erst vor kurzem Muslime geworden, sagt er. Oder umgekehrt, waren wir noch Ungläubige. Also sind erst neu zum Islam übergetreten. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ. Und auf dem Weg oder dort hatten die Mushrikin, die Götzendiener, einen Baum, Sidra, also wird eigentlich übersetzt als Zyphusbaum, eine bestimmte Baumart, aber das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hatten die Mushrikin einen Baum, bei dem sie sich viel aufhalten und bei dem sie ihre Waffen aufhängen an dem Baum, damit sie dadurch gesegnet werden. Also die hängen die Waffen auf, damit die Schwerter gesegnet werden. Anscheinend glauben sie, dass man damit dann besser kämpfen kann. يُقَالُ لَهَا ذَوَاتُ أَنْوَاتُ. Und dieser Baum wird so genannt, der Baum, bei dem man die Schwerter aufhängt, um Segen zu erlangen. Also so, das ist praktisch die Übersetzung. Ja. فَمَرَرْنَا بِسِدْرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Da sind wir an einem anderen Baum vorbeigekommen, der anscheinend noch nicht aufgehängt wurde, an dem noch keine Schwerter aufgehängt worden sind. Dann sagten wir, O Gesandter Allahs, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذوات أنواط. Wir möchten auch so einen Baum haben, an dem wir unsere Schwerter aufhängen können, so wie die Mushrikin auch Bäume haben, bei denen sie ihre Schwerter aufhängen, um gesegnet zu werden. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, und Allah ist größer, Allah ist der Größte. Innaha sunan, so ist die Verfahrensweise der Menschen oder so ist die Regel. Ihr habt, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, ihr habt dasselbe gesagt, was die Kinder Israels zu Moses gesagt haben. Sie haben nämlich gesagt, mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Und sagte Musa a.s., ihr seid ein Volk, das nicht weiß, oder das nicht Bescheid weiß. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Version, لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Ihr werdet genau dem gleichen Weg nachgehen, wie den Weg derer, die vor euch waren. Und der Hadith ist bei Tirmidhi, und der Tirmidhi, rahimahullah, sagt der Hadith sahih, und der Hadith findet sich auch bei Imam Ahmad und Ibn Hibban und Tabarani und Al-Bayhaqi. Und der Hadith ist also zweifellos authentisch überliefert. Und diesen Hadith wollen wir versuchen zu verstehen und uns anschauen. Danach ziehen wir den Nutzen. Möge Allah uns dafür die Türe des Verständnisses öffnen. Abu Waqid al-Layth sagte zu Beginn, wir sind mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam nach Hunain hinausgezogen. Hunain war, oder die Schlacht von Hunain war nach der Eroberung oder Eröffnung von Mekka. Im 8. Jahr, also die Eroberung von Mekka war im 8. Jahr im Monat Ramadan. Und da sind ja dann sehr viele Menschen in den Islam eingetreten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ja nach Mekka hinausgezogen oder nach Mekka gegangen mit einem Heer von ungefähr 12.000 Menschen. Oder besser gesagt, Entschuldigung, umgekehrt, nachdem er Mekka erobert hatte, hatte er ein Heer gehabt von 12.000 Menschen. 2.000 aus Mekka und 10.000 von anderswo. Und als sie mit dieser riesigen Menge von Soldaten hinausgezogen sind in Richtung Hunain, sagten sie unter sich, einige Sahabe sagten zu den anderen, heute werden wir mit Sicherheit nicht verlieren, weil wir zu wenig sind. So ist der. Wir werden bestimmt nicht verlieren, weil wir zu wenig sind. Also wenn wir verlieren, dann bestimmt aus einem anderen Grund. Und sie waren sich sicher, dass sie diesen Krieg gewinnen würden. Und dann über diese Sache, natürlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gemocht, diese Aussage. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann über diese Sache, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. Allah hat euch schon an vielen Ortschaften zum Sieg verholfen. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Und auch am Tage von Hunain hat Allah euch also auch zum Sieg verholfen, als ihr sehr viele wart und euch diese Anzahl überhaupt nichts genützt hat. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Bis die Erde euch eng wurde bei all ihrer Weite. Bis die Erde euch eng wurde bei all ihrer Weite. Bei all ihrer Weite. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Also während der Schlacht, hierauf kehrtet ihr den Rücken zur Flucht. Das ist Surat At-Tauba, Vers 25. Als sie dann nämlich in die Nähe von Hunain, in die Nähe von der Oase von Hunain angekommen sind, haben sie nicht damit gerechnet, dass die Mushrikin für sie eine Falle errichtet haben. Für die Muslime eine Falle errichtet haben in dieser Oase. Und dann sind viele Muslime geflüchtet, vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam weggerannt, weil er natürlich mitten in der Schlacht war, und sie sind weggerannt, haben den Rücken gekehrt, auf den Rücken kehrt gemacht, und es sind nur von diesen 12.000 Menschen etwa 100 Menschen übrig geblieben, die beim Propheten sallallahu alaihi wasallam tapfer weitergekämpft haben. Und am Ende hat Allah subhanahu wa ta'ala den Sieg den Muslimen beschert und den Muslimen zum Sieg verholfen. Das ist die Schlacht von Hunain, also in Kurzversion. Und der Sahabi Abu Waqid radiallahu anhu sagte was. Er hat gesagt, wir sind mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nach Hunain ausgezogen und wir waren erst vor kurzem in den Islam eingetreten. Warum hat er das gesagt? Weil das ist eine Entschuldigung von ihm. Er will begründen, warum sie jetzt diese Aussage gemacht haben, warum sie diesen Fehler begangen haben. Er will sagen, wir kannten uns noch nicht in unserem Iman, im Tawhid und Aqida gut aus, deswegen haben wir diesen Fehler gemacht. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا. Und die Mushrikin hatten einen Baum, bei dem sie sich oft viel aufgehalten. Ya'kufun, dieses Verb, was er verwendet hat, dafür, dass sie sich viel bei diesem Baum aufhalten, ist das gleiche Verb im Arabischen benutzt für den I'tikaf. I'tikaf machen bedeutet ja nichts anderes, als dass man sich in der Moschee aufhält und dort bleibt. Ja? Irgendwann im Ort zu bleiben. Und das ist der I'tikaf, den die Muslime im Ramadan machen. Und das ist das gleiche Verb. Also sieht man das, also wie gesagt, das ist der Sahabi verwendet das gleiche Verb, wie Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat für den I'tikaf, weil es eben eine sprachliche Bedeutung hat, und zwar, dass man an einem Ort einfach bleibt und dort sich lange aufhält oder viel aufhält. Dann, als die Sahaba dann gesagt haben, als sie diesen Baum gesehen haben mit den Schwertern, die dort aufgehängt sind, und man dort Segen ersucht hat bei dem Baum, damit der Baum die Schwerter segnet, dann sagten die Sahaba radiallahu anhum zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir möchten auch so einen Baum haben oder mach uns auch so einen Baum, bei dem wir unsere Schwerter aufhängen können, damit wir gesegnet werden. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Allahu Akbar ist hier ein Ausdruck der Verwunderung. Manchmal sagt man Allahu Akbar, um einen Ausdruck der Freude zum Ausdruck zu bringen. Aber hier ist natürlich das Gegenteil. Hier ist ein Ausdruck der Verwunderung. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewundert hat, wie können seine Freunde so etwas verlangen? Denn Segen zu ersuchen bei einem Baum oder bei etwas, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht erlaubt hat, Segen zu ersuchen, ist eine Form des Schirk. Und deswegen hat er sich darüber gewundert. Und nicht nur das, sondern weil die Banu Israel, die Kinder Israels, genau dasselbe mit dem Propheten Musa a.s. gemacht haben. Und deswegen sagte der Prophet s.a.w. Inna hassunan. Also das ist so, bei den Menschen, die sind so. Anscheinend wiederholt sich das und der Mensch hat sich nicht verändert. Er sagte, ihr habt genau das gleiche gesagt, was die Kinder Israels zu Moses gesagt haben. Mache uns einen Gott, so wie sie Götter haben. Und also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Vergleich gezogen zwischen seinen Sahaba und den Sahaba von Musa alaihi salam. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschworen und gesagt, Walladhi nafsi biyadih, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist. Und diese Art zu schwören hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam öfter gemacht. Er sagte, was ist mit dem Ausdruck gemeint? Mit dem Ausdruck ist natürlich gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der einen sterben lässt und derjenige, der einen lebendig macht und so weiter und so fort. Und also Allah subhanahu wa ta'ala hat in seiner Hand ist unser ganzes Leben. Wenn er bestimmt, dass es zu Ende ist, dann ist es zu Ende. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, ihr werdet genau den gleichen Weg gehen, wie den Weg derer, die vor euch waren. Und natürlich diese Aussage vom Prophet sallallahu alaihi wasallam ist keine Bestätigung im Sinne von, dass er damit einverstanden ist, selbstverständlich nicht, sondern das ist einfach eine Voraussagung von ihm, sallallahu alaihi wasallam, so wie es mit den Muslimen sein wird, und dass eben die Leute den Juden und Christen nachmachen werden, in ihrer Religion nachmachen werden. Und das ist natürlich eine Sache, wodurch der Prophet uns warnen wollte. Er sagt, es wird geschehen, also seid vorsichtig, dass ihr nicht zu denjenigen gehört, die den Juden und Christen ähneln, in dem, was sie machen, in deren Gottesdiensten. Und das hat der Prophet ihnen natürlich übel genommen. Diese, aus dem Kapitel, den wir jetzt gelernt haben, oder gehört haben aus dem Hadith, der eindeutig ist. Der Hadith braucht nicht lange Erklärung, aber der Sinn, wie ich gesagt habe, die Überschrift war das Ersuchen von Segen bei Bäumen und bei Steinen und allem anderen Ähnlichen wie das. Wir haben Alhamdulillah in diesem Kapitel einige Verse aus Surat al-Najm kennengelernt, dessen Tafsir wir kennengelernt haben, was die Verse bedeuten. Und wie genau der Autor was für ein genaues Verständnis er hat von den Versen aus dem Koran. Und dass man, wir lernen also, dass wir den Koran nicht einfach oberflächlich lesen sollen, sondern, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas erklärt im Koran oder wenn er uns etwas verbietet, dann versuchen wir manchmal auch, sollten wir versuchen, die Weisheiten dahinter zu verstehen. Denn die Weisheit, die dahinter steckt, dass man keine Götter anbeten darf oder dass diese Götter nichts nützen, sind viele, aber unter anderem, weil sie nicht gesegnet sind und weil wir bei ihnen keinen Segen ersuchen dürfen, unter anderem sage ich, nicht nur. Und deswegen, das gilt nicht nur für diese falschen Götter, sondern gilt für Bäume, Steine und alles Ähnliche. Und wie ich gesagt habe, manch einer, der aufwächst in einer Umgebung, wo so etwas nicht vorkommt, der denkt sich, das ist alles Theorie, aber leider in der Wirklichkeit, sowas gibt es natürlich genug zu sehen. Ja. Okay, dann haben wir, Alhamdulillah, kennengelernt, dass die Sahaba haben eigentlich nicht verlangt, dass sie diesen Baum anbeten wollen. Haben sie nicht gesagt? Sie haben nicht gesagt, wir möchten wie die Kinder Israels, mach uns einen Gott, damit wir Götter haben, wie sie, einen Gott haben, wie sie Götter haben. Sie wollten nicht anbeten, sondern sie wollten etwas machen, was weniger ist als das. Sie wollten einen Baum haben, um Segen zu ersuchen. Also haben wir gelernt, dass selbst diese Art ist Haram und eine Form des Schirk. Sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht verglichen mit dem, was die Kinder Israels gesagt haben. Und dass es auch schon verboten ist, ja. Und dass dies der Irrweg der Menschen war, die vor uns gelebt haben. Oder teilweise immer noch leben. Dann, als nächstes haben wir gelernt, dass die Sahaba, radiallahu anhum, sich nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam richten. Auch wenn sie in dieser Sache etwas verlangt haben, was falsch ist, aber dennoch haben sie es verlangt von ihrem Gelehrten. Ja, das heißt, wenn sie wussten, wenn dieser Gelehrte, sallallahu alaihi wasallam, einverstanden ist, dann ist es gut. Wenn er nicht einverstanden ist, dann ist es eine schlechte Sache. Also haben sie es nicht einfach selbst gemacht und danach gewartet, dass der Prophet ihn übel nimmt oder ihnen zustimmt, sondern sie haben es von ihnen direkt verlangt, dann wussten sie auch gleich, ob es stimmt oder nicht stimmt. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Viertens, sie haben diesen Baum nur verlangt, oder sie wollten diesen Baum nur haben, um Schwerter aufzuhängen, weil sie dachten, es wäre eine gute Sache für Allah subhanahu wa ta'ala. Sie dachten, es wäre eine gute Sache. Denn wenn man die Schwerter aufhängt, die man für den Dschihad benutzt, ja, und die gesegnet sind, so dass man sie so benutzt, wie Allah sie sich wünscht, dass sie benutzt werden, das ist eine gute Sache. Ja. Und trotzdem reicht die gute Absicht alleine nicht aus. Dann als nächstes haben wir gelernt, dass wenn die Sahaba radiallahu anhum schon so eine Sache nicht gewusst haben, dann sagen wir, dann haben andere Menschen eher ein Anrecht darauf, solch eine Sache nicht zu kennen. Also eher ein Anrecht darauf, unwissend zu sein. Also es kann eher noch bei anderen Leuten passieren, die heutzutage leben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leute nicht wissen, dass das Haram ist, ist viel größer als damals. Viel größer als damals. Und dass man auch nicht, das ist für uns auch wichtig, dass man nicht schaut, was die Menschen machen. Ja, weil die Menschen, egal wie wissend und unwissend sie sind, nicht egal, aber die Menschen, die Allgemeinheit der Menschen ist kein Beweis für etwas, was richtig ist oder etwas, was falsch ist. Auch wenn Sahaba etwas gedacht haben für richtig, das heißt nicht, dass es richtig sein muss. Natürlich, das gilt allgemein. Ja. Sechstens, die Sahaba, radiallahu anhum, die so eine Sache verlangt haben, die natürlich verboten ist, aber sie haben sie verlangt aus Unwissenheit. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen versprochen, dass er ihnen vergibt. Aber anderen Menschen, die vielleicht ihnen das Gleiche passiert, ist ihnen nicht versprochen worden, dass Allah ihnen vergibt. Und vergessen wir nicht, dass die, natürlich man kann nicht sagen, dass die Sahaba den Tawhid in diesem Moment nicht, oder dass der Tawhid noch nicht vollständig erklärt war, weil wir haben gesagt, das ist schon lange, lange nach der Hijra passiert. Also über 8 Jahre nach der Hijra schon passiert. Das heißt, der Islam, khalas. Der Tawhid ist schon vollkommen erklärt worden. Aber sie waren einfach neue Muslime teilweise und unwissend. Und deswegen haben sie eine Sache verlangt, die sie hätten nicht verlangen dürfen. Okay. Und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala den Sahaba das Paradies versprochen hat und sie selig gesprochen hat, wie man schön sagt, und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie nicht entschuldigt für diese Aussage, die sie gemacht haben. Nächster Punkt, den wir lernen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dreimal ihnen klar gemacht hat, dass was sie gemacht haben falsch ist. Einmal, indem er als erstes ausgerufen hat, Allahu Akbar, ein Ausdruck der Verwunderung. Dann zweite sagte er, als zweite Inna Sunan, also anscheinend seid ihr, die Menschen verfahren immer wieder gleich. Und dann sagte er als drittes noch, ihr werdet genau denselben Weg gehen wie die Menschen vor euch. Und damit ist nicht gemeint, dass die Sahaba selbst, sondern gemeint ist, es wird immer eine Gemeinschaft geben, oder es wird eine Gemeinschaft geben von den Muslimen, die den Weg derjenigen gehen werden, den Weg der Juden, der Christen gehen werden. Okay. Als nächstes haben wir gelernt, worum es überhaupt geht. Die gewaltige Sache, dass die Sahaba, radiallahu anhum, dasselbe verlangt haben, wie die Kinder Israels damals. Und sie haben einen Schirk verlangt, einen großen Schirk, und die haben, kann man sagen, entweder einen großen oder einen kleinen Schirk verlangt. Einen großen oder einen kleinen Schirk verlangt. Mehr nicht, sagen wir mal. Klammer auf, Klammer zu. Und trotzdem, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat das eine verglichen mit dem anderen. Okay. Als nächstes haben wir gelernt, dass, obwohl die Sahaba der arabischen Sprache mächtig waren und La ilaha illallah kannten und wussten, was es bedeutet, und sie ja Muslime geworden sind und sie gesagt haben, ich bezeuge, annahu La ilaha illallah, ja, bezeuge, dass niemand der Anbetung würdig ist außer Allah, und trotzdem haben sie, ist es ihnen entwichen, dass zu La ilaha illallah gehört, dass man keinen Ersegen ersucht bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also was wir lernen können ist, man kann unwissend sein und aus Unwissenheit einen Fehler begehen. Und Unwissenheit einen Fehler begangen hat, heißt noch nicht, dass man Kafir geworden ist. Wenn man aus Unwissenheit einen Fehler begeht, muss es nicht sein, dass man deswegen Kafir geworden ist. Sondern, es kann sein, dass man, wie gesagt, aus Unwissenheit das getan und nicht gewusst hat. Bis der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einen darauf hinweist. Dann, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschworen hat, denn das ist eine gute Sache für einen Mufti, denn wenn man eine Fatwa gibt und betonen will, dass das, was man sagt, wahr ist und die Wahrheit ist und es keinen Zweifel darüber gibt, dann darf man dabei schwören, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschworen hat. Und das zeigt auch, wie überzeugt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von dem ist, was er berichtet über die Zukunft, weil er sie von Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt hat bekommen, denn er hat geschworen und gesagt, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, dass ihr genau denselben Weg folgen werdet, wie den Weg derer, oder dass ihr genau das gleiche Astaghfirullah, ich meine, er hat geschworen und gesagt, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, ihr habt dasselbe gesagt, wie die Kinder Israels zu Moses gesagt haben, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es im Koran gesagt, also ist es auch die Wahrheit. Dann haben wir kennengelernt aus diesem Kapitel, dass es zwei Arten von Schirk gibt. Es gibt den kleinen Schirk und es gibt den großen Schirk. Warum haben wir das daraus gelernt? Weil die Sahaba durch das, was sie gesagt haben, keine Kuffar geworden sind. Keine Kuffar geworden sind, weil sie haben nicht verlangt, das anzubeten, sondern sie haben verlangt, dass da Segen zu ersuchen. Und wir haben gesagt, dass es die kleine Form von Schirk ist. Und die Frage ist jetzt, was ist die Definition von großem Schirk und was ist die Definition von kleinem Schirk? Die Definition von großem Schirk ist eindeutig. Wir wissen, dass die Definition von großem Schirk ist jede Art von Schirk, die einem aus dem Islam rauswirft. Und das heißt also, wenn jemand in einen der drei Teile des Tawhid, entweder Tawhid al-Uluhiyya oder al-Rububiyya oder al-Asma al-Sifat, Schirk betreibt, dann ist er aus dem Islam rausgeflogen. Wenn jemand also erstmal sagen wir Tawhid al-Uluhiyya, manche sagen Tawhid al-Ubudiyya, egal, wenn jemand bei diesem Tawhid jemand also anderes anbetet oder einen Gottesdienst erweist, wenn jemand Koran liest, um jemand anderes Ibadah zu machen, dadurch näher zu kommen, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist er aus dem Islam rausgeflogen. Das ist die erste Tawhid. Das erste Beispiel für die erste Kategorie. Das zweite Beispiel ist, wenn jemand glaubt wirklich, dass irgendjemand zum Beispiel versorgen kann oder erschaffen kann. Jemand erschaffen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann ist er auch aus dem Islam ausgetreten, automatisch dadurch. Und die dritte Art ist, wenn zum Beispiel jemand behauptet, irgendeine Eigenschaft zu haben, zum Beispiel, die Allah hat. Oder er behauptet, einen Namen zu haben, einen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und also wenn jemand behauptet, zum Beispiel, er ist Al-Alim, der Allwissende, dann ist auch dadurch aus dem Islam ausgetreten. Oder wenn jemand glaubt, Allah subhanahu wa ta'ala gleicht irgendetwas von seinen Geschöpfen, ja, dann ist er auch aus dem Islam ausgetreten, automatisch dadurch. Und das ist die große Form von Schirk. Die ist eindeutig. Aber die kleine Form von Schirk, darüber gibt es mehr als eine Definition. Die eine Definition ist, oder die eine Aussage von den Gelehrten ist, sie sagen, der kleine Schirk ist all das, wovon der Gesetzgeber, also die Koran oder die Sunna, klar und deutlich gesagt hat, dass es ein kleiner Schirk ist. Das ist die eine Definition. Okay? Oder wenn der Koran und die Sunna darauf hinweisen, dass diese Sache Schirk ist, aber es ist kein großer Schirk. Das ist die eine Definition. Wie zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Wer bei jemand anderes schwört außer bei Allah, er hat Schirk begangen. Der hat Schirk begangen. Faqad ashrak. Der hat Schirk begangen. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, dass hier damit gemeint ist der kleine Schirk, weil die Belege darauf hinweisen. Die zweite Aussage über den kleinen Schirk ist viel allgemeiner. Und sie haben gesagt, der kleine Schirk ist alles, was zum großen Schirk führen kann. Wie zum Beispiel, wenn man sich auf etwas verlässt. Allgemein gibt es davon erlaubte Formen und verbotene Formen. Wenn man sich allerdings auf eine Sache so verlässt, wie man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala verlässt, dann hat man ja ihn nicht direkt angebetet. Aber es ist eine kleine Form des Schirk. Und sie kann führen zum großen Schirk. Und deswegen, und das ist die Definition, weil sie zum großen Schirk führen kann, ist sie ein kleiner Schirk und kein großer Schirk selbst. Okay. Und nach dieser Definition natürlich, die ist sehr weit gefasst. Und die ist sehr gefährlich. Weil nach dieser Definition könnten wir sagen, dass jede Form von Sünde Schirk ist. Denn jede Form von Sünde, jede Masiya, in Wirklichkeit bringt sie einen wohin oder führt sie einen wohin, dass man seiner eigenen Neigung folgt, seiner eigenen Hawa, Nafs, die Seele, aber meint damit normalerweise, dass die Seele, weil sie ruft ja den Menschen auf, Schlechtes zu tun. Und wenn man immer das tut, was die eigene Seele von einem verlangt, dann folgt man seiner eigenen Neigung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ وَهَوَاهَ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Hast du nicht denjenigen gesehen, der seine eigene Neigung zum Gott genommen hat? Zu einem Gott genommen hat. Und den Allah subhanahu wa ta'ala trotz seines Wissens in die Irre geführt hat. Allah sagt es in Surah Al-Jathiyah 23. Also manche nehmen ihre eigene Neigung, das was sie immer, ich will das machen, das machen, dann machen sie immer das gleiche, was sie wollen, auch wenn es nicht übereinstimmt mit dem, was Allah gesagt hat, dann ist es, als hätten würden sie ihre eigenen, als hätten sie einen Gott neben Allah genommen. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch denjenigen, der nicht betet, als einen Mushrik bezeichnet. Obwohl er keinen Schirk in dem Sinne direkt begangen hat, sondern weil der Prophet hat gesagt, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Unterschied oder was zwischen dem Menschen und dem Schirk und dem Kufr steht, ist die Unterlassung des Gebetes. Also das, was man darunter versteht, wer ein Gebet unterlässt, ist dem Schirk verfallen oder dem Kufr verfallen. Also ist die Unterlassung des Gebetes eine Sache, die dazu führt, dass man zum Schirk geleitet wird oder zum Kufr geleitet wird. Wie dem auch sei, wir haben gelernt, es gibt großen Schirk und kleinen Schirk. Manche Gelehrte sprechen von offenkundigem Schirk und nicht offenkundigem Schirk, sage ich mal. Schirk und Khafi, Schirk und Jali ist der offenkundige und Khafi der verborgene oder der nicht offenkundige, sage ich mal. Und manche sagen, der Offenkundige ist der große Schirk. Und der Verborgene ist der kleine Schirk. Und manche sagen, der offenkundige Schirk ist derjenige Schirk, der für alle Menschen klar ist. Jeder Mensch merkt, dass es Schirk ist. Und wie zum Beispiel, dass man schwört bei einem anderen außer Allah, oder dass man sich niederwirft, Sajda macht für einen Götzen. Und sie sagen, der verborgene Schirk oder der nicht offenkundige Schirk ist derjenige, die Menschen meistens nicht kennen. Wie zum Beispiel, oder wie viele Menschen nicht kennen oder erkennen, wie Ar-Riya. Ja, dass man also einen Teil seines Gottesdienstes widmet für jemanden anderes, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Und wie dem auch sei, was uns eigentlich interessiert ist, wird Allah subhanahu wa ta'ala, welchen Form der Schirk vergibt er nicht? Die große Form des Schirk, Allah vergibt sie auf keinen Fall. Das ist klar, weil die große Form des Schirk ist eine Form des Kufr. Manche Leute, sie können nicht unterscheiden. Also sie hören Schirk und sie hören Kufr und sie hören Nifaq und sie hören Ilhad, also Atheismus, Nifaq ist Heuchelei und sie hören weiß nicht was, auf jeden Fall sie können nicht verstehen, alles ist Kufr. Alles ist Unglaube, Kufr. Das ist der Oberbegriff für alles, was nicht islamisch ist. Ja? Und eine Form von Kufr ist Heuchelei, Nifaq. Eine Form von Kufr ist Atheismus, Ilhad, dass man nicht an Gott glaubt, überhaupt nicht. Eine Form von Kufr ist, andere Götter anzubeten. Das ist ganz einfach, nicht so kompliziert. Und das gleiche gilt, die Menschen sind Muslime und Kuffar. Es gibt keine dritte Kategorie. Ja, es gibt keine dritte Kategorie. Die einen sind Muslime. Allah sagt, der Fariqun fil Jannah und Fariqun fil Sa'ir. Eine Gruppe wird im Paradies sein, die andere Gruppe wird in der Hölle sein. Also es gibt zwei Gruppen nur. Muslime und Kuffar. Und die Ahlul Kitab sind ein Teil der Kuffar. Ja, die sind ein Teil der Kuffar. Das heißt, jeder Jude und Christ ist Kafir. Also da gibt es überhaupt keinen Zweifel darüber. Aber sie sind eine bestimmte Form von Kuffar. Genauso wie die Mushrikin sind eine bestimmte Form von Kuffar, weil sie nicht, weil sie glauben an Allah und an andere Götter. Und es gibt andere Kuffar, die Atheisten, sie glauben gar keinen Gott. Wie unterscheidet man sie? Die einen nennt man Mushrikin, die anderen nennt man eben Atheisten oder Malahida. Aber es sind beides Formen von Kuffar natürlich, keine Frage. Ja. Also Sache ist nicht kompliziert. Wie dem auch sei, was ist mit dem kleinen Schirk? Wie wir haben gelernt, dass Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, er war der Ansicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala weder den großen Schirk vergibt, noch den kleinen Schirk vergibt, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Allah vergibt nicht, dass man Schirk betreibt. Und er hat gesagt, Allah hat nicht gesprochen im Koran von großen Schirk oder kleinen Schirk, also beinhaltet es beides. Und das ist natürlich ein starkes Argument, weil Allah hat nicht in dem Vers irgendwas gesagt von groß und klein. Hat er nicht gesagt. Und andere Ulama haben gesagt, dass der kleine Schirk ist die größte der großen Sünden, außer Kufr und Schirk. Der kleine Schirk ist die größte der großen Sünden, außer dem großen Schirk und dem großen Kufr. Was heißt das? Wir wissen, es gibt große Sünden und es gibt kleine Sünden. Und es gibt die Sünden, die einen aus dem Islam rauswerfen. Und alle drei Kategorien hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, als er gesagt hat, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Und er hat euch, also Allah sagt uns, er hat uns die Herzen so gemacht, die gläubigen Menschen, dass wir den Kufr hassen, verabscheuen, والفسوق und den Frevel, والعصيان und die Ungehorsamkeit. Den Kufr, Unglaube, den Frevel und die Ungehorsamkeit. Al-Kufr ist alles, was einem Islam rauswirft. Al-Fusuq sind die großen Sünden. Und Al-Isyan sind die kleinen Sünden. Und Allah sagte auch im Koran, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَمَمْ. Diejenigen, Allah spricht über die gläubigen Menschen, sind als diejenigen Menschen, die großen Sünden vermeiden und Al-Fawahish, die Abscheulichkeiten, illa al-lamam, außer die kleinen Sünden. Der gläubige Mensch, ihm passiert es, dass er ab und zu kleine Sünden begeht. Große Sünden passiert ihm normalerweise nicht. Und wer große Sünden aus dem Weg geht, dem vergibt Allah al-lamam, die kleinen Sünden ebenfalls. Dem vergibt Allah die kleinen Sünden zweifellos. Wenn wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Schirk nicht vergibt und den kleinen Schirk, was mit dem? Wir sagen einfach, der kleine Schirk nach der anderen Ansicht der Gelehrten, der kleine Schirk verhält sich wie die anderen Sünden auch. Wenn Allah will, vergibt er sie und wenn er will, vergibt er sie nicht. Das sagt auf Arabisch, sagt man, hier taht al-Mashi'a. Das heißt, es hängt von Allahs Willen ab. Wenn er will, vergibt er einem, wenn er will, bestraft er einen. Aber wir sagen, inshallah, wird Allah subhanahu wa ta'ala einen nicht für, die, für den kleinen Schirk oder für die großen Sünden, bis auf den Kufr und den großen Schirk, wird Allah subhanahu wa ta'ala einen inshallah nicht auf ewig in der Hölle lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns überhaupt nicht in die Hölle kommen lassen. Tayyib. Als nächstes haben wir auch gelernt von den Sahaba, weil der Abu Waqid, der uns die Geschichte gerade erzählt hat, der erzählt die Geschichte, nachdem er von alles weiß. Stimmt's? Der erzählt die Geschichte, nachdem er schon gelernt hat, was er richtig gemacht hat und falsch gemacht hat. Okay, und er erzählt uns diese Geschichte und natürlich im Allgemeinen, die Hadithe werden wann erzählt? Allgemein, meistens, wenn der Prophet schon gestorben ist. Ja, normalerweise die Hadithe werden dann erzählt. Natürlich gibt es auch damals, fragt man den einen den anderen, aber allgemein die Hadithe werden erzählt in der Zeit nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall, er weiß ja jetzt, was er falsch gemacht hat. Und deswegen hat er hinzugefügt, وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ. Wir waren erst vor kurzem in den Islam eingetreten. Das weist darauf hin, dass man, wenn man einen Fehler gemacht hat und man eine Entschuldigung hat, soll man auch diese Entschuldigung ruhig sagen, damit die Menschen nicht schlecht über einen denken. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch selbst gemacht. Er hat einmal, wie wir schon kennengelernt haben, als er I'tikaf gemacht hat in der Moschee, und dann kam eine Frau zu ihm und dann hat er mit ihr geredet und dann ist er hier hinterhergegangen und aus der Moschee rausgegangen und dann sind ihm zwei Männer auf dem Weg, hat er zwei Männer unterwegs getroffen und sie haben den Prophet Hassan begrüßt und dann sind sie weggegangen und dann hat der Prophet Hassan gemerkt oder Angst gehabt, er hat Angst gehabt, dass sie falsch über ihn denken und dann hat er hinter ihnen her und hat ihnen gesagt, was ist los mit euch? Das ist Safiya radiallahu anha. Das ist Safiya radiallahu anha, macht euch keine Sorgen. Und sie haben natürlich über ihn, sie haben natürlich geantwortet, oh Gesandter Allahs, wie sollen wir über dich schlecht denken? Aber der Prophet wollte eben alles Mögliche tun, dass man nicht über einen Muslim schlecht redet und schon gar nicht über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Seine Frau radiallahu anha. Seine Frau. Und natürlich, weil sie Hijab anhat, keiner kann sie erkennen. Dann, nächstes, der Prophet hat gesagt, Allahu Akbar. Das heißt, wenn man irgendwie sich verwundert ist über eine Sache, dass sie schlimm ist, ja, dann darf man ruhig Takbir sagen, Allahu Akbar. Und nicht wie man sitzt bei den Sitzungen und dann kommt irgendwie eine schöne Sache und sagen, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar. Das ist nicht in der Sunna überliefert, überhaupt nicht. Zumindest soweit ich informiert bin, falls ich da falsch liegen sollte, dann sollte man mir einfach das vorbeibringen. Aber bis jetzt leider, jedes Mal, wenn wir zu den Leuten sagen, bringt uns den Beweis, kommt nichts. Weiß nicht wieso. Vielleicht gibt es keinen Beweis. Wie dem auch sei. In einer anderen Version bei Tirmidhi, rahimahullah, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, Allah, sondern Subhanallah. Also vielleicht hat er beides gesagt, spricht nichts dagegen. Also kannst du auch Subhanallah sagen bei einem Ausdruck der Verwunderung. Aber was manche Leute falsch machen, sie sagen beim Ausdruck, wenn sie sich aufregen, sagen sie La hawla wa la quwwata illa billah. Und das ist kein Ausdruck der Verwunderung oder Ausdruck des Zornes, sondern La hawla wa la quwwata illa billah bedeutet zusammengefasst, es gibt keine Zustandsänderung und keine Kraft außer durch Allah. Und unter anderem zur Auslegung dieses Ausdrucks gehört, dass gemeint ist, es gibt keine Zustandsänderung. Das heißt, du kannst nicht von dem Zustand eines Frevlers, eines Fasiqs, zum Zustand eines Gläubigen, eines Mu'min kommen, außer durch Allah. Und du hast keine Kraft, keine Quwwah, um in diesem Zustand des Glaubens, des Iman zu bleiben, außer durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Ausdruck, wenn man das sagt, bekommst du einen Schatz von den Schätzen des Paradieses. Aber wenn du etwas Schlechtes siehst und es gefällt dir nicht oder es macht dir Sorgen, ja, dann sagst du, also wenn du etwas schlecht siehst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagst du Allahu Akbar oder Subhanallah, wie Alhamdulillah viele Muslime machen. Oder wenn du dir irgendwie Sorgen machst, dann ist ein Zeichen, dass du recht geleitet bist, dass du sagst Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Also das heißt, wir gehören Allah und wir werden auch zu ihm zurückkehren. Also ich und alles, was ich besitze, gehört Allah sowieso. Und wir werden zu ihm zurückgehören. Das ist eine Art der Ergebenheit Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Dann haben wir als nächstes gelernt, dass für den Mufti ist das sehr wichtig, für den Faqih. Nicht für alles, was der Faqih als Haram bezeichnet, muss er einen Hadith haben oder eine Ayah haben, wo drin steht, das ist haram. Muss nicht geben. Ja? Muss überhaupt nicht geben. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat uns beigebracht, dass im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Sunnah, dass wenn eine Sache verboten ist, ist alles, was zu dieser Sache hinführt, auch verboten. Also, Zina ist verboten. Wir haben gelernt, eine Frau zu berühren ist verboten, mit einer Frau alleine sein zu verboten, und mit einer Frau zu reden, um sie irgendwie ihr Interesse zu erwecken, das ist auch verboten. Ja? Also all diese Sachen sind verboten, offensichtlich, weil sie zum Zina führen, und deswegen, wie dem auch sei, sie wären auch verboten, auch wenn sie nicht zum Zina führen. Auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, dass alles, was zu verboten führt, verboten ist. Wodurch haben wir das im Koran kennengelernt? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ, und er verbietet ihnen die schlechten Dinge. Und deswegen ist Rauchen haram. Also kann man nicht, braucht man nicht sagen makruh. Das Rauchen ist haram, fertig. Und braucht man keine Angst haben, dass man etwas Falsches sagt über Allah. Überhaupt nicht. Weil das Rauchen ist eine Sache, die ist khabith, schlecht. Besteht überhaupt kein Zweifel darüber. Ja? Besteht überhaupt kein Zweifel darüber. Und ich behaupte, Allah möge mich korrigieren, wenn ich daran falsch bin, ich behaupte, dass beim Alkohol sind mehr Vorteile drin als beim Rauchen. Beim Alkohol behaupte ich, sind mehr Vorteile drin als beim Rauchen. Wallahu a'lam. Da kann man drüber diskutieren. Und wenn man anderer Meinung ist, kein Problem. Aber wie dem auch sei, bei das Rauchen ist zweifellos haram, weil die Ärzte alle sagen, dass es schlecht ist. Und vielleicht am Anfang, als es neu rausgekommen ist, da haben vielleicht manche Leute gesagt, wie heißt es, das ist makruh, hat manche Gelehrte gesagt, das ist makruh. Kann sein, ja, kann sein. Weil noch nicht klar war, was die Ärzte darüber gesagt haben. Aber nachdem man herausgefunden hat, dass das Rauchen im schlechtesten Fall, und das ist kein seltener Fall, zum Tod führt, weiß man zweifellos, dass das Rauchen haram ist. Besteht überhaupt kein Zweifel darüber. Und weil es eine Sache ist, die dazu führt. Ja? Einmal zu rauchen, sonst passiert gar nichts. Aber es führt eben zu einer verbotenen Sache. Also ist es verboten. Nächstes haben wir gelernt, dass wir nicht den Leuten der Jahiliya nachmachen dürfen. Das ist klar. Sollte klar sein. Aber zu den Leuten der Jahiliya können auch die Juden Christen zählen. Weil, wie heißt das, also Jahiliya, die Jahiliya ist relativ. Meint man damit die Islam, die Zeit vor dem Islam? Ja, so meint man es meistens und oft. Aber manche Menschen reden auch von ihrer eigenen Jahiliya, bevor sie Muslime eigentlich richtig geworden sind. Sagen sie, in meiner Jahiliya, ja. Und die Juden Christen sind noch aus der Zeit von der Jahiliya. Stimmt? Aus der Zeit der Jahiliya. Dann, dass man ruhig zornig werden kann, wenn man lehrt, aber das ist nicht ganz eindeutig, auch wenn der Autor das sagt. Es ist nicht aus dem Hadith klar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig geworden ist, auch wenn man das also davon ausgehen kann, ja, weil sie verlangen von ihm, dass es Schirk ist, und natürlich, also kann man davon ausgehen, dass er zornig ist, aber es ist nicht ganz klar ersichtlich aus dem Ausdruck, aus dem Hadith. Tayyib, dann, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache sagt, die in Zukunft passieren wird, über die Muslime, heißt nicht, dass sie gut oder schlecht ist. Kann sein gut, kann sein schlecht. Er hat über gute Sachen erzählt. Die Befreiung von Konstantinopel und die Befreiung von Rom, auf die wir noch warten. Ja, aber es ist noch keine, es ist keine Wertung. Er, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, ihr werdet den gleichen Weg gehen wie die Völker vor euch. Das ist mit Sicherheit eine schlechte Sache. Er hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Also er hat das klar gemacht. Er hat gesagt, alle sind der Hölle, bis auf ein einziger. Da hat er es klar gemacht, dass die Spaltung eine schlechte Sache ist. Aber dann sagte er zum Beispiel weiterhin, لَا يَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es gibt Leute aus meiner Umma, die den Zina und die Seide und den Wein, also den Alkohol und die Musik für erlaubt erklären werden. Das ist auch eine klare Sache, dass sie es tun werden. Es ist nicht direkt eine Wertung, aber schon, weil es geht im Istihlal. Also Istihlal, es ist verboten, du erklärst es für erlaubt, das ist natürlich eine Katastrophe. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ein weiterer Beweis, dass nicht alles, was in der Zukunft wird, gut oder schlecht ist. Hier ist wieder eine schlechte Sache, obwohl es nicht klar erwähnt wird. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna dha'ina تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله, als er geredet hat von dass eine Zeit kommen wird in der arabischen Halbinsel, in der die eine Frau reisen kann von einem Ort zum anderen Ort, ohne dass sie Angst haben muss, ohne dass sie Angst haben muss, außer vor dass Allah natürlich, subhanahu wa ta'ala. Und Al-Dhaina ist die Frau, ja, ist die eine Frau. Und natürlich, eine Frau darf nicht alleine reisen. Deswegen, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ja. Und es geht auch nicht um die Frau selbst, auch ein Mann könnte reisen, aber bei der Frau eher, weil sie eher Gefahren ausgesetzt wird als ein Mann, wenn sie sich alleine befindet. Dann natürlich haben wir gelernt, dass ein Wunder des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, dass es genauso passieren wird, dass die Sachen passiert sind, seine Voraussagungen, wie er sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, dass mit der dass jemand heutzutage reisen kann und keine Angst mehr haben muss vor Banditen in der arabischen Halbinsel. Das ist eine Sache, die kann man selbst ausprobieren. Alhamdulillah sind die Menschen auf der arabischen Halbinsel Muslime, Alhamdulillah, zum größten Teil. Es gibt einige im Jemen, natürlich die Nicht-Muslime, die in Ländern gibt es auch, aber die Einwohner, die ursprünglichen Einwohner sind Alhamdulillah zum allergrößten Teil Muslime und man braucht keine Angst mehr haben, wenn man in der arabischen Halbinsel reist. Jetzt eine Frage. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manche Leute sagen, der Prophet hat doch gesagt, inna ash-shaytana qad ayisa an ya'budahu al-musalluna fi jazirat al-arab. Der Shaitan hat es aufgegeben, dass die betenden Menschen ihn auf der arabischen Halbinsel anbeten werden. Und auf der anderen Seite, also Shaitan hat aufgegeben, dass die betenden Menschen auf der arabischen Halbinsel ihn noch anbeten werden. Anscheinend haben sie früher den Shaitan angebetet, heute nicht mehr. So, der Shaitan hat aufgegeben. Und manche Leute sagen, wie kann es sein, dass der Prophet das gesagt hat? Und auf der anderen Seite sagte er, ihr werdet den gleichen Weg gehen wie den Weg der Völker vor euch. Ja? Und unter anderem haben sie Shaitan angebetet. Das war klar. Jeder Gelehrte, der etwas, was halal ist, haram macht oder umgekehrt, absichtlich mit Wissen, ist ein Shaitan. So, und jetzt, wie kann man diese beiden Hadith in Einklang bringen? Die Antwort ist ganz einfach. Und in anderen Hadith heißt es doch, dass der Tag der Auferstehung nicht eintreten wird, bis bestimmte Gottheiten auch angebetet werden wieder. Die früher angebetet worden sind von den alten Arabern, vor dem Islam. Die werden, subhanallah, wieder in der arabischen Halbinsel kommen und die Leute werden wieder bestimmte Götter anbeten. Wie kann es sein? Die Antwort ist ganz einfach. Die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Shaitan es aufgegeben hat, dass der Shaitan angebetet wird in der arabischen Halbinsel von den betenden Menschen, bedeutet nicht, dass es nicht passieren wird. Sondern es bedeutet ganz einfach, dass der Shaitan es aufgegeben hat. Aber es heißt nicht, dass es nicht trotzdem passieren kann. Das war's. Es ist nicht so kompliziert. Also, dass die Tatsache, dass der Shaitan aufgegeben hat, dass er angebetet werden wird in der arabischen Halbinsel, bedeutet nicht, dass es nicht passieren wird, trotzdem. Er glaubt nicht mehr, dass es passieren wird, aber es wird passieren. Okay? Er hat aufgegeben. Er hat alles getan, was er tun kann, und keiner betet ihn an. Aber irgendwann, die Leute werden ihn trotzdem noch anbeten. Er hat nicht mehr damit gerechnet, aber es wird trotzdem passieren. Und deswegen, wir wissen doch, dass als Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah den Tawhid restauriert hat, nicht den Tawhid selbst, aber den Tawhid bei den Menschen, hat er ihn restauriert. Wieso? Weil es der Shirk gegeben hat. Und wenn es Shirk gegeben hat, das bedeutet, dass der Shaitan angebetet worden ist. Und es gab zu der Zeit Mushrikun und Muslime, beides. Und deswegen also, das eine widerspricht nicht dem anderen. Der Prophet hat nicht gesagt, deswegen, wenn wir zwei Hadithe haben, wo wir denken, sie widersprechen sich, dann müssen wir am besten den Gelehrten fragen, ob der Hadith sich wirklich widerspricht. Ja, weil manchmal widerspricht er sich gar nicht, sondern er widerspricht sich nur bei dir in deinem Kopf. Du denkst, er widerspricht sich, aber er widerspricht sich gar nicht. Dann als letztes oder vorletztes sagte der Autor, haben wir gelernt, dass jeder Vers im Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala mit den Juden und Christen etwas vorwirft, dass es auch für die Muslime gilt. Und natürlich, da sagen wir, kommt davon, was der Autor jetzt damit meint. Wir gehen mal davon aus, dass der Autor damit meinte, nicht allen Muslimen, sondern ein Teil der Muslime. Und zwar diejenigen Muslime, die den gleichen Weg gehen wie die Juden und Christen, für sie gelten die gleichen Verse. Oder, wenn wir es anders betrachten wollen, Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns mit jeder Geschichte über die Juden und Christen vor ihm selbst, subhanahu wa ta'ala, damit wir nicht den gleichen Weg gehen wie sie selbst. Und somit sind alle Muslime damit angesprochen und sie sollen davor gewarnt werden. Und dann der letzte Punkt ist das Ibadat, und das ist sehr wichtig. Gottesdienste sind aufgebaut auf was? Aufgebaut auf einem Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala oder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gemeint ist, wir machen erst einen Gottesdienst, wenn Allah es angeordnet hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam es angeordnet hat. Wer diese Basis verstanden hat, der wird vielen Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen alhamdulillah aus dem Weg kommen. Der eine sagt das, man betet dann so, der andere sagt, man macht das und was weiß ich. Wenn er gelernt hat, pass auf, du darfst nur erst auf die Art beten, wenn du einen Hadith dafür hast oder Allah es im Koran ausdrücklich so erwähnt hat, ja, oder mindestens wenn du dich nicht auskennst, dann wenn du einen vertrauenswürdigen Gelehrten hast, der dir das gesagt hat, vorher darfst du diesen Gottesdienst gar nicht machen. Wenn man das gelernt hat, alhamdulillah, dann geht man vielen Problemen aus dem Weg. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns klar gemacht, dass in der Religion jeder Gottesdienst ist verboten, außer denjenigen, die der Prophet angeordnet hat, sallallahu alaihi wasallam, oder die Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet hat. Und wenn ich sage, Allah angeordnet hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, ist das Gleiche, ja, weil der eine hat den anderen gesandt, ist ja klar. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Wer etwas tut, was nicht zu unserer Angelegenheit dazugehört, so wird diese verworfen. Das heißt, wer etwas tut, wer einen Gottesdienst verrichtet, der nicht zum Islam gehört, ja, etwas tut, was nicht zum Islam gehört, dann wird die Sache verworfen. Das heißt, sie wird von Allah nicht angenommen. Du kannst 30 Jahre lang, Gebete verrichten, wenn du sie nicht mit den Voraussetzungen verrichtest, wie Allah es gesagt hat, dann wird, oder der Prophet gesagt hat, dann wird dein Gebet einfach nicht angenommen. Fertig. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhtathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala. Seht euch vor den neuen Angelegenheiten, denn jede Bid'a, jede neue Angelegenheit der Religion ist eine Dalala, ein Irrtum. Und deswegen unterscheiden wir klar und deutlich, sagt der Gelehrte, zwischen den Gottesdiensten, den religiösen Sachen und allem anderen. Bei allem anderen, Essen, Trinken, Kleidung, Verhaltensweisen, was weiß ich, Gewohnheiten, alles ist halal, bis Allah es verbietet. Aber bei den Gottesdiensten im Islam, in der Religion ist es anders. Alles ist verboten, bis Allah es erlaubt. Oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Ich denke, das ist klar. Und jetzt sind wir doch noch nicht ganz am Ende, sondern der Autor hat gesagt, dass er in diesen Hadithen, in diesen Versen, die er beschrieben hat, oder diesen Hadithen gerade eben, diesen Hadith gerade eben von Abu Waqid, hat er herausgefunden oder erkannt, dass dieser Hadith hinweist auf die drei Fragen im Grab. Das ist ein Verständnis von ihm, rahimahullah. Wodurch hat er das entnommen? Er sagte, die erste Frage im Grab lautet was? Man Rabbuk. Wer ist dein Herr? Und das ist die Thematik, als die Sahaba verlangt haben, einen Baum zu haben, wie die anderen einen Baum haben, oder die Kinder Israels verlangt haben, einen Gott zu haben, wie die einen Gott haben. Das heißt, die erste Frage ist Man Rabbuk. Die wird dadurch geklärt. Die zweite Frage ist doch, wer ist dein Prophet? Also, an wen richtest du dich? An Musa, das waren die Kinder Israels. An wen richtest du dich heutzutage? An Muhammad, das ist dein Prophet, an den du dich richten musst. Und die dritte Frage ist, was ist deine Religion? Und natürlich, das ist natürlich allgemein durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen, als er gesagt hat, ihr werdet den Weg derjenigen Menschen folgen, die vor euch gelebt haben. Das bedeutet, folgt nicht dem Weg der Menschen vor euch, sondern folgt mir und dieser Religion. Denn diese Religion, sie beinhaltet alles, was ihr braucht. Entweder das, was ich euch als Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitteile, stimmt überein mit dem, was die Propheten vorher gesagt haben, dann übernimmt es einfach von mir. Oder es widerspricht teilweise die Gottesdienste oder etwas anderem, widerspricht dem, was die Propheten vorher gesagt haben, dann ist das, was ich mache, für euch der richtige Weg. Und was vorher galt, ist jetzt nicht mehr gültig. Und der letzte wichtige Punkt ist, wenn jemand Muslim wird oder wenn jemand eine schlechte Sache verlässt und gut wird, das heißt nicht, dass er sofort vollkommen gereinigt ist. Es kann sehr wohl sein, dass jemand, der eine Gewohnheit aufgegeben hat und etwas Gutes jetzt machen will, dass er manchmal rückfällig wird. Nicht rückfällig jetzt hier in dem Sinne gemeint, sondern dass er in seinem Herzen noch Überbleibsel hat, Reste hat, übrig hat von seinen alten Gewohnheiten. Und sonst hätten die Sahaba, wenn der Tawhid schon vollkommen verinnerlicht wäre, wenn La ilaha illallah schon in ihren Herzen vollkommen verinnerlicht wäre, hätten sie nicht gefragt, gib uns einen Baum, bei dem wir unsere Schwerter aufhängen können, damit wir dort unseren Segen ersuchen, so wie die anderen auch ihre Schwerter aufhängen können. Und deswegen, darauf weise ich als letztes bitte noch hin, liebe Geschwister, wenn jemand Muslim wird, dürfen wir nicht zu euphorisch sein. Wenn jemand Muslim wird, Alhamdulillah. Aber das Einzige, was er bis jetzt gemacht hat, und das ist natürlich das Beste, ja, er hat gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Das ist wunderbar. Und dadurch wird er auch Muslim, alles Mögliche. Aber das heißt nicht, dass du ihm sofort Geld anvertrauen musst und gleich deine Tochter verheiraten musst und dass du ihm gleich in allem helfen musst, wenn er dir etwas verlangt. Nein, Achi. Die Menschen sind teilweise noch fremd. Ja? Und wir haben, in Deutschland und anderswo, genug Erfahrung gemacht über Leute, die in den Islam eingetreten sind. Und die, man merkt nach einer gewissen Zeit, sie sind immer noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Ihr Iman ist überhaupt nicht gefestigt. Überhaupt nicht. Und dass man ihnen dann gleich Geld anvertraut und gleich eine Position gibt unter den Muslimen. Das heißt, irgendeine Position gibt, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, sie im Vorstand der Moschee mitmachen lässt. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Die Leute, die wissen nicht, was Islam ist, genau. Die haben das noch nicht verinnerlicht. Als die Araber zum Propheten Sassan gesagt haben, amanna, wir sind gläubig geworden. Amanna, wir sind Mu'mine geworden. Iman ist schon im Herzen. Dann sagt er, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten, sie soll ihm sagen, sagt aslamna, sagt, wir sind Muslime geworden. Und erst wenn der Iman in eure Herzen reinkommt, dann sagt, wir sind gläubig geworden. Ja? Und Islam ist in dieser Hinsicht, wir haben, glaube ich, schon mal gesprochen über das Verhältnis von Iman und Islam. Manchmal meint man mit dem Islam die äußerlichen Taten. Und manchmal meint man mit Iman nur die innerlichen Taten. Und manchmal meint man Islam und Iman das Gleiche. Ja? Wie gesagt, also das ist wirklich eine Nasiha, die wirklich Gold wert ist, dass man nur weil jemand Muslim geworden ist und Allah subhanahu wa ta'ala ihm alle seine Sünden vergeben hat, inshallah, kein Problem. Aber sein Charakter, der muss noch geschult werden. Islam nehme ich einfach an. Aber wer sagt dir, Achi, subhanallah, wir hatten einen Menschen gehabt, der Muslim geworden ist und nach weiß nicht wie vielen Jahren, 2 Jahren oder sowas, hat den Islam verlassen. Der war sogar in Makkah, ja, der hat auch Umrah dort gemacht und so. Wir haben zusammen mit ihm gebetet, oben auf dem Dach. Tarawih, ja, im Winter, besser, schönere Stimmung gibt's nicht, kann man sagen, ja. Trotzdem, eines Tages war er aus dem Islam ausgetreten, ja. Und diese Person wollte heiraten. Alhamdulillah hat niemand ihm seine Tochter gegeben. So einem entweder Heuchler war er, oder einfach, Allah musta'an, auf jeden Fall den Islam verlassen. Das ist das Schlimmste an der Sache, ja. Und deswegen, Allahu a'lam, wa sallallahu barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.